Take 1. Super. Ja, herzlich willkommen zum Slot Social Media von der AG ÖA heute. Ich mache das etwas kurz, bin etwas kurzfristig eingesprungen. Nicht, dass ich mich sonst 3 Wochen vorbereitet hätte, aber vielleicht hätte ich mir das Ganze ein bisschen länger durch den Kopf gehen lassen. Ja, Social Media, ich meine, wir sind ja bekannt früher mal als die Internetpartei und verschiedene andere Sachen. Und ich habe heute den Spruch gewählt, kein Neuland, sondern Heimat. Die meisten von uns fühlen sich halt relativ wohl in diesen, von den anderen immer noch als neue Medien bezeichnet, aber so neu sind diese Medien gar nicht. Wenn ich überlege, dass ich irgendwie seit 96 im Netz rumturne, wir haben Praktikanten, die sind jünger als das bei uns in der Firma. Anyway, Social Media, ich habe dann mal bei Wikipedia nachgeguckt, wie man das halt heute so macht. Als Social Media werden halt alle Plattformen verstanden, die die Nutzer über digitale Kanäle. Und das Wichtige daran ist halt die gegenseitige Kommunikation. Klassische Medien, so wie Fernsehen, wie Radio, die Zeitungen oder Zeitschriften, sind halt mehr linear. Die kommunizieren halt zu uns und man kauft die oder halt auch nicht. Während hingegen das Schöne an Social Media ist halt der Begriff des Social, also das Soziale. Das heißt, wir haben da einen Haufen Nutzer und die sitzen oft bei sich zu Hause oder die sitzen hier im Café und gucken, was denn so los ist. Und viele von denen, wir können eigentlich viele von denen besser erreichen. Ich weiß nicht, wer von euch twittert alles? Okay. Wer ist denn der Meinung, dass mehr als 50% der eigenen Freunde, die nicht piratenaffin sind, auch twittert? Oh, keiner hebt die Hand. Also könnte man Twitter eigentlich als eine Filterbubble bezeichnen. Filterbubble. Also das heißt, wir haben so unsere Kreise und wir publizieren und wir machen da zwar auf Sachen aufmerksam und manche von den Medien lesen das auch, aber so nach außen ist die Wahrnehmung so auch innerhalb des eigenen Freundeskreises nicht sehr groß, es sei denn, die twittern auch. Aber ich muss sagen, von den Leuten, die ich kenne, die twittern, die nicht bei den Piraten sind, die sind meistens bei anderen Parteien oder die machen das mit der Presse. So, wer von euch hat einen Facebook-Account? Ich möchte es ja nicht zugeben. Aber ja, ist egal. Ne? Also ich will ja auch keine Einloggungsdaten und keine Passwörter. Okay, von euren Facebook-Freunden sind da mehr als 50% Nicht-Piraten? Ja, ne? Die meisten, ja, also, aber also, dann sieht man schon, wenn man halt Freunde auf Facebook hat zum Beispiel, die leben auch außerhalb unserer Filterblase. Das heißt, über diese Seitenleiste, die es rechts gibt in Facebook, sehen die, wenn ich irgendwas like, wenn ich irgendwas verteile, sehen die auch, oh, die macht wieder was mit den Piraten. Das heißt, ich erreiche also über so eine Sache Leute, die zum Teil keine Zeitung lesen, weil die meisten von meinen Kollegen tun das nicht. Also ich meine, wir können jetzt so tun, als würden die das alle machen, aber meistens auch nur am Wochenende und dann irgendwie auch häufig nur den Kulturteil oder den, was weiß ich, oder den Sportteil, was sie interessiert. Aber das Schöne ist, über das Social Media erreicht man die Leute sozusagen bei sich zu Hause. Und zu Hause kann aber, wie gesagt, die Lieblingskneipe oder das Café sein. Ich werde heute in erster Linie nicht über Twitter und nicht über Google Plus reden, weil Twitter ist halt, ne, so mehr oder minder die eigene Filterblase. Und ich muss ehrlich sagen, mit Google Plus kenne ich mich zum Teil nicht gut genug aus. Ich bin zwar irgendwie da drin. Ich werde auch ab und an zu irgendwelchen ominösen Zirkeln hinzugefügt, aber ich nutze das eigentlich nicht, weil irgendwie ist das, lebt ja sowas auch davon, dass man Leute kennt, die das auch nutzen. So, und wenn jetzt die eigene sozusagen Filterblase bzw. eigene Freundeskreis kaum Google Plus nutzt, muss ich mich da eigentlich kaum rumtreiben. Und ich weiß nicht, haben die Spiele? Obwohl spielen tue ich mittlerweile auch nicht mehr auf Facebook. Ja. Der Unterschied zwischen Social Media und klassischen Massenmedien ist halt, wie gesagt, die Reichweite. Also in den klassischen Medien müssen wir halt erstmal publiziert werden. Das heißt, oft ist es ja so, wir geben eine Pressemitteilung raus und die findet dann ein mehr oder minder großes Echo. Relativ oft auf KV-Ebene ist das Echo sehr übersichtlich. Wenn man aus relativ kleinen Orten kommt, habe ich den Eindruck, ist die Chance größer, in der Lokalpresse zu landen. Das liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass die sich wahnsinnig freuen, dass sie mal wieder was zu schreiben haben, was jenseits von der Rettung von Katzen aus Bäumen von der Feuerwehr hinausgeht. dann haben wir die Multimedialität. Das heißt, das Schöne an einer Plattform wie Facebook ist eigentlich, ich kann da Zeitungsartikel reinbringen, ich kann bunte Bildchen reinbringen, ich kann also alles Mögliche machen. Ich habe die Interaktivität, die Produktionskosten und Skills, die dafür erforderlich sind, es zu produzieren, sind relativ gering. Da kommen wir auch gleich noch zu und natürlich die Aktualität. Zum Thema Reichweite, viel bringt viel, habe ich erstmal übergeschrieben. Das heißt, das Ganze nutzt, also Facebook hat diese merkwürdigen Algorithmen. Das heißt so ein bisschen, je mehr man postet, umso eher wird man auch verteilt. Das ist ein bisschen ungerecht, aber das Leben ist halt nicht fair. Das kennen wir schon, die meisten von uns sind alt genug, damit zu leben. Was wir so in etwa empfehlen, sind so 1 bis 3 Posts am Tag, wobei das am Wochenende halt 3 sein können, während unter der Woche das manchmal schon zäh ist, einen zu machen. Manchmal hat man so Tage, da will man nicht. Ja, und dann gibt's diese, und dann ist die Frage, was postet man? Also Bildchen sind natürlich immer schön, vor allen Dingen vielleicht auch Bildchen, die eigene Nutzergruppe vielleicht kennen, also Leute drauf, die man erkennen kann. Wobei man das sagen muss, es gibt, ich habe zwar eben geschrieben, viel bringt viel, aber es gibt auch definitiv zu viel. Also wenn ihr einen Infostand macht, und es ist toll, wenn ihr Fotos davon macht, aber stellt nicht 30 Bilder davon ins Netz. Das interessiert keine Sau, noch nicht mal eure Mütter. Also 1-2 Bilder pro Infostand, mehr nicht, es sei denn, es kam irgendwie ein Überraschungsbesuch von der Bürgermeisterin mit der Feuerwehr und die Parade vorbei. Dann könnt ihr ein paar mehr Bilder machen. Und beim Baum über dem Infostand muss eine Katze dran. Genau. Und dann hätten wir noch gerne irgendwie die Piraten dabei, die Feuerwehr und die Katze und noch ein kurzes Statement von der Frau mit der Katze, dass ihre Katze nur an Bäume geht, wo Piraten drunterstehen. Weil da fühlt sie sich sicher. Die Frau zeigt dann auf den Baum. Genau, also, aber ihr versteht, was ich meine. Also irgendwie, und versucht, wenn ihr Fotos macht, ihr könnt die ruhig so ein bisschen, ich will jetzt nicht das Wort faken in den Mund nehmen, aber 5 Leute, die alle am Infostand stehen, so. Also wenn nicht alle irgendwie ein oranges Piraten-T-Shirt anhaben, dann stellt doch vielleicht 2 oder 3 von euren Leuten von hinten so, dass sie so tun, als wären sie Interessenten und die anderen beraten die. Es gibt immer mal so ein bisschen Downtime, wo man sowas machen kann. Dann hat man auch eigentlich keine Probleme damit, dass dann irgendwelche Leute nachher sagen, ich bin hier auf dem Bild von der Piratenpartei, auf dem Foto und ich will das nicht, bitte nimmt das Ding aus dem Netz. Und dann wurde es irgendwie schon 5-mal weiter getwittert und sonst irgendwas und es ist eigentlich nicht mehr aus dem Netz zu holen. Also das Schöne ist, wenn man sozusagen solche Bilder mit eigenem Personal macht, alle sind eigentlich in der Regel einverstanden. Die nicht ihr Gesicht erkennbar haben wollen, können ja die sein, die sich rumdrehen. Es hilft dann, dass sie kein Piraten-T-Shirt anhaben. Wobei man sagen muss, es hilft auch, wenn man erkennt, auch auf den Fotos, wer gehört zu so einem Stand und wer nicht. Also orange ist da schon nicht schlecht. Gibt es die Piraten-T-Shirt-App, wo man die Kleidung austauschen kann? Nee, das gibt es leider noch nicht. Das ist relativ viel, das ist halbwegs viel Arbeit, das zu machen. Aber man muss dann auch aufpassen, wenn es orange ist, weil dieser Pavillon ist orange, im Licht des Pavillons scheint man so satt orange und wenn man dann noch das orange T-Shirt anhat, ist das so ein bisschen wie das Wappen von Ostfriesland. Anyway, Likes sind wichtig, habe ich als nächstes geschrieben. Das heißt, also so eine Facebook-Seite lebt auch oder die erreicht auch mehr Leute, umso mehr Leute auf Like klicken. Das klingt jetzt irgendwie wie der Hund, der sich versucht, in den Schwanz zu beißen und sich selber jagt, ist aber so. Ab und an hilft es, wenn man mit der kleinen Admin-Gruppe, die man hat, selber liked. Also es klingt ein bisschen doof, sozusagen, liked auch eure Artikel selber, dann liked sie wenigstens einer. Ist aber auch so. Hilft. Weil es sich schon rumgesprochen hat, also sich selber zu liken, das ist irgendwo nicht mehr so gut anerkannt. Ja, dann macht ihr, es soll Leute mit Fake-Profilen geben, habe ich gehört. Ja. Ups. Das hat, sagen wir mal so, ein alternatives Profil hat mitunter auch noch Vorteile, aber dazu später. Vernetzung mit anderen lokalen Gruppen und benachbarten Piraten. Also wir haben ja natürlich jeder vor Ort andere aktive Gruppen, sei es jetzt hier Occupy, sei es irgendwelche anderen Sachen, mit denen man vielleicht ab und an zusammenarbeitet. Den kann man natürlich sagen, den kann man natürlich auch Sachen auf die Seite posten, wie hey, wir haben hier so eine ganz tolle Demo. Die können das allerdings auch machen. Und dann hilft es nicht nur, wenn die das auf unsere Seite packen, weil dann sehen das in erster Linie nur wir und die paar Nutzer, die aktiv auf unsere Seite klicken, aber es kriegt keiner sozusagen in dieses Postfach, in diese Home-Leiste. Da ich das immer noch Englisch benutze, ab und an müsst ihr mir das durchsehen. Das heißt, wenn wir dann so einen Post teilen, sehen die auf einmal alle Leute, die unsere Seite abonniert haben. Hat also den Vorteil, man postet was bei denen auf die Seite, erstmal sehen es ein paar, vielleicht ein, zwei Stunden später sieht es der Admin und der teilt es hoffentlich. Wenn, sagen wir, ihr irgendwas habt, oder ich mache das relativ oft, das ist vielleicht einigen von euch schon aufgefallen, ich moderiere ja die unter anderem auch die Bochumer Seite, dann habe ich schon mal was nach Dortmund gepostet oder nach Essen oder nach Gelsenkirchen. Auch immer mit der Bitte so, hier, wir haben dann und dann die Veranstaltung, die ist irgendwie regionsübergreifend, teilt die doch einfach. Wenn die entsprechende Facebook-Seite die dann teilt, sehen die dann auch nochmal deren Leute. Das heißt, man kann so in so einer Art Pyramidenspiel relativ viele Leute erreichen. Manche Leute haben natürlich mehrere Seiten geliked, so aus dem Umkreis, weil man möchte ja immer mal wissen, was los ist. Die kriegen das dann eventuell mehrfach. Aber da man da diese Informationen ja relativ schnell durchtickern, geht das mitunter auch unter. Oder wenn eine entsprechende Seite nicht so viel postet, erreicht die so gut wie keine Leute. Das heißt, selbst wenn die dann wieder anfangen zu posten, erreicht die erstmal weniger Leute, als wenn die häufig posten. Das ist ungerecht, aber das hatten wir ja schon. Ne? Das ist halt so. Und darunter steht Teilen, Teilen, Teilen. Das heißt, wenn ihr irgendwas findet, und man weiß ja oft, so, oh, was poste ich denn heute? Und manchmal gucke ich dann halt bei diversen Medien, unter anderem die Zeit des Handels, teilweise die FAZ, die Taz, ne? Das Spiegel. Oh. Man muss gucken, was man halt so findet. Dann teilweise Sachen von YouTube. Dann haben wir eine Piratenfraktion, da kann man auch immer mal wieder was von teilen, wenn man in der Meinung ist, das passt in den eigenen KV rein. Das interessiert die Leute vor Ort. Denn nicht jeder, der vor Ort die eigene Seite liked, hat auch unbedingt die NRW-Seite. Ich glaube, zwar viele schon, aber nicht alle. Dann gibt es immer noch diesen Zeitversprung. Das heißt, wenn die NRW-Seite gerade was gepostet hat, muss man nicht unbedingt 5 Minuten später das teilen. Andersrum geht's. Ich mache das manchmal andersrum. Ich stelle das erst auf die Bochumer Seite und teile es dann mit der NRW-Seite. Aber es liegt auch daran, dass wir alle Klickhuren sind, die sowas betreiben. Und dann kriegt die Bochumer Seite sozusagen auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, wenn ich das so rumteile, als wenn ich es andersrum teilen würde. Ja, das Teilen ist halt wichtig, man muss sich halt gucken, von welchen Quellen man teilt, aber das sollte eigentlich jedem klar sein, dass wir natürlich irgendwie darauf achten, dass wir jetzt nicht Werbung für andere Parteien machen, dass wir eigentlich zusehen sollten, dass wir uns nicht selber zu sehr in die Pfanne hauen, ein bisschen Selbsthumor, ein bisschen Selbstkritik ist okay, aber wir machen das Ganze ja auch, um Werbung zu machen. Denn wer sozusagen piratenkritische Facebook-Seiten will, da gibt es ja leider auch genug. Multimedialität, genau, alles schön bunt hier. Also hatte ich ja eben schon gesagt, man sieht gerne, was und wen man kennt. Das heißt, man freut sich halt über die Bildchen. Da hatten wir letztes Jahr mal ein Bild. Kleinen Augenblick. Tum, tum, tum. Das ging am einen Tag, wurde 1100 Mal angeguckt. Das lag aber auch daran, weil Christoph Lauer das dann getweetet hatte. Letztes Jahr gab es ja immer noch diesen Spruch, keine Frauen, kein Programm. Und dann standen wir mit unserem Wahlprogramm zu dritt hinterm Stand. Und die Jungs waren irgendwie mal irgendwelche Sachen verteilen oder Luftballons modellieren. Und wir guckten uns um und dachten, ach, Foto. Wie besagt, das ging wie ein Lauffeuer durch die Gegend und es ist irgendwie nicht großartig aufbereitet worden. Das in der Mitte falls man das erkennt. Das ist ja jetzt unsere Backschafter, die Tina, die Listenkandidatin auf Platz 5. So. Nein. So. Genau, ihr könnt Fotos machen, ihr könnt Podcasts bringen, ihr könnt Videos machen und Links zu Presseartikeln. Was tolle ist an Links zu anderen Presseartikeln, die zum Teil entweder so kommunale Sachen aufgreifen, da könnt ihr das ein bisschen kommentieren. Also da muss man keine große PM rausbringen, sondern man reflektiert einfach Ereignisse und sucht sich dann sozusagen eventuell piratenrelevante Zitate zu raus. Also sagen wir mal so, es geht um ein neues Parkverbot in der eigenen Innenstadt. Und dann kann man so ein bisschen das kommunale Verkehrskonzept rüberbringen. Man kann das dann auch nachher auf der Seite, sagen wir, das wäre jetzt die WAZ, die das gebracht hätte, kann ich das dann auch auf der WAZ kommentieren. So finden wir nicht so toll, aber hier, aber da muss man vorsichtig sein, denn die haben auch alle Hausrechte und die wollen da keine Parteiwerbung. Ne? Also man kann ab und an mal so Vorschläge bringen oder man drückt auf Like. Auch als Partei kann man, also oder auch als Seite kann man ja andere Seiten liken. Das sollte man sowieso machen. Also die lokalen eigenen Medien ruhig mit der eigenen Facebook-Seite liken. Auch immer mal wieder Artikel von denen liken, wenn sie denn welche posten. Das zeigt zum einen, hey, das zeigt den Admins, hey, wir sind da, uns gibt es noch. Die sehen auch, wer deren Artikel teilt, also macht euch ruhig den Aufwand und selbst wenn der Artikel eigentlich von jemand anders kommt, geht nochmal drauf, dass die sehen können, die Piraten XY haben jetzt unseren Presseartikel geteilt. Und wenn die das öfters sehen, ja, dann werden wir auch irgendwann mal wieder Ansprechpartner. Also man muss einfach sehen, dass man sozusagen ein bisschen im Team bleibt. Obwohl eigentlich ja oft die Zeitungen das ausgelagert haben an eigene Teams, aber wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und die Leser sehen es. Also die Leser, die diese Seiten sehen ja auch, dass wir uns für lokale Belange interessieren. Auch das ist eine kleine Möglichkeit. Und wie gesagt, auch kann man Sachen reinnehmen, jemand anders schreibt über uns. Wir haben ein Interview in einer Zeitung drin, zack, wir bringen es auch auf unsere Facebook-Seite und sagen, hey, hier wird über die Piraten berichtet, weil es ja ganz toll, wenn wir unsere Pressemitteilung veröffentlichen, indem wir sagen, dass wir eine tolle Politik haben. Aber viel besser ist das natürlich, wenn das jemand anders sagt. Das kommt ein bisschen neutraler rüber. Das ist sonst zu sehr Lobhudelei. Ja, Interaktivität. Das Schöne ist natürlich immer der Nutzer, das nicht allzu unbekannte Wesen. Das ist tatsächlich gestern, der Spruch ist tatsächlich gestern bei uns in der Kommentarseite gelandet. Habt ihr noch Kopftücher und Augenklappen? Ja. Inhaltliche Fragen sind natürlich manchmal zu bevorzugen. Es gibt viele Kommentare. Es gibt viel Überflüssiges, was landet. Aber ich muss sagen, wir werden recht wenig zugespammt. Von daher möchte ich euch alle bitten, wenn ihr kein massives Trollproblem habt, und da kommen wir auch noch später, komme ich auch noch gleich zu, dann lasst eure Seiten offen. Ermöglicht es den Leuten, euren Nutzern auf eure Facebook-Seite zu posten. Wie gesagt, wenn ihr ein Problem habt, dass einige Nutzer meinen, einen Kreuzzug gegen euch machen zu müssen, kann man diese Nutzer sperren. Das ist euer Hausrecht. Es gibt dann Leute, die schreien schnell, oh, das ist aber Zensur. Also die Grenzen sind natürlich immer fließend. Derjenige, der trollt, wird es natürlich als hochqualifizierte Meinung und weniger meistens als Trollerei ansehen. Denn die meisten dieser Trolle sagen jetzt nicht, hurra, ich gehe jetzt trollen und nerv die ein bisschen, sondern sind der Meinung, dass sie tatsächlich wertvolle Beiträge leisten. Also wie gesagt, aber ihr habt Hausrecht auf diesen Seiten. Wenn ihr euch ein bisschen unsicher seid, sprecht es mit anderen ab. Macht es nicht unbedingt alleine. Dokumentiert es, warum ihr das macht. Aber ihr habt das Recht, diese Seiten sozusagen zu moderieren. Aber davon ganz ab weiß ich da über Twitter, dass es tatsächlich Leute gibt, die wirklich trollen wollen. Ja, natürlich gibt es auch Leute, die trollen wollen, aber ich muss sagen, die meisten davon, die ich bei uns auf der Mailingliste sehe, die sagen jetzt nicht, ha, jetzt gehe ich mal 2 Stunden in KV Bochum trollen. Doch, die gibt es auch, aber oder vielmehr, die fühlen sich dann zu Kommentaren hingerissen, aber einige von denen oder vielmehr unsere hartnäckigsten Fälle sind tatsächlich der Meinung, das, was sie tun, ist ein Feldzug der Wahrheit. Ein ja. Kreuzzug für Recht. Kreuzzug für Recht gegen Zensur und überhaupt. Das Schöne ist bei Posts, wenn jetzt irgendwer was Interessantes postet, dann sehen das eigentlich nur die Leute, die eure Seite anklicken und auch nur so lange, wie das sozusagen relativ weit oben ist, weil irgendwie 5-mal auf Seite erneuern und nach unten guckt ja kaum einer. Also ich weiß nicht, ob ihr das macht, vielleicht seid ihr da besser als ich, aber meine Aufmerksamkeitsspanne ist da nicht so gut. Wenn ich hingegen als Admin irgendwas sehe und ich denke, hey, das ist cool, dann kann ich das auch teilen. Das heißt, der Nutzer freut sich, ne? Oh, hier, die Piraten Bochum zum Beispiel finden jetzt meinen Beitrag so toll, dass sie ihn auch teilen. Ich kann aber auch überlegen, wenn dann irgendwelche blöden Kommentare kommen, sitze ich das aus, wetter ich das ab? Weil manchmal ist es besser, je nachdem nicht zu sagen, dann postet man einfach irgendwas anderes, irgendeinen anderen Artikel, und dann kommt der schon wieder ein bisschen weiter runter in die Zeitleiste. So. Oder irgendwer postet einen ziemlich blöden Kommentar auf die Seite. Und gut, meistens werden die Kommentare von anderen Leuten sind eh nicht so leicht sichtbar, wie die man selber gemacht hat. Also bei vielen Sachen kann man einfach nur sagen, aussitzen. Es sei denn, es gibt da noch so ein paar Spezialfälle, aber das machen wir ein bisschen später. Das Tolle an Social Media ist natürlich die Produktionskosten und auch die Skills, also die Kenntnisse, die man selber mitbringt. Produktionskosten, klassische Presse wie Printmedien, wie Fernsehen, die haben ja einen riesen Apparat, um ihre Inhalte zu produzieren. Beim Social Media haben wir das ja nicht. Das heißt, wir fischen ja teilweise aus dem Netz Inhalte von anderen und leiten die weiter. Natürlich deklarieren wir das nicht als uns, wir klauen das nicht, wir leiten das ja einfach weiter, wir teilen das und dann zeigen wir ja, wo das eigentlich herkommt. Das mit den Skills, das soll nicht abwertend klingen, aber um Leute zu haben, die eine Facebook-Seite zu betrauen, muss ich niemanden haben, der eine Grafikerausbildung hat. Da muss keiner für irgendwelche Desktop-Publishing-Programme kennen. Du musst nichts setzen können, du musst keine Bilder bearbeiten können. Also mit dem Bilder bearbeiten können hilft vielleicht ein bisschen. Und es hilft, wenn man so ein bisschen querlesen kann, wenn man Artikel raussucht, ein schönes Zitat rausbringen, das sozusagen in Verbindung setzen kann. Aber ich meine, wir reden von Leuten, die eigentlich mit Pressearbeit, weil letztendlich Facebook ist auch Pressearbeit, betraut sind. Da sollte das dazugehören. Ich weiß, das ist oft so ein etwas belächelter Job, da kümmert sich um die Facebook-Seite. Aber eigentlich, wenn man es halbwegs gewissenhaft macht, ist es relativ viel Arbeit. Also man muss ja ein paar Artikel querlesen. Also eine Stunde kann das schon am Tag dauern. Wobei ich festgestellt habe, wenn man relativ ähnliche Sachen mitmacht, da fällt immer in beide Richtungen was ab. Also das unter anderem sich noch mit, obwohl ich das in letzter Zeit etwas seltener gemacht habe, mich mit um die Piraten-NRW-Seite zu kümmern, war, nachdem ich die Bochumer Seite gemacht habe, relativ simpel. Also man weiß erstmal, worauf es ankommt, und dann die nächste Sache ist, manche Sachen kann man sozusagen von unten nach oben und von oben nach unten weiterweichen. Also es hilft auch mitunter, wenn ihr feststellt, im Nachbarort gibt es zwar auch Piraten, aber die haben eigentlich kaum Zeit, sich um sowas zu kümmern. Wenn ihr noch Kapazitäten habt und euch eh um eine Sache kümmert, könnt ihr fragen, ob ihr denen helfen könnt. Weil, wie gesagt, die zweite Seite macht nicht mehr so viel Aufwand. Und viele haben halt nicht, sagen wir mal, wer die Bochumer Seite hat, hat nicht zwangsläufig die Herner. Und umgekehrt. Das heißt, da kann man so ein bisschen hin und her schieben. Gut, bei den Aktiven, das fällt relativ schnell auf, wenn man das genau eins zu eins macht. Aber so ein paar Sachen kann man halt immer mitlaufen lassen. Also Synergieeffekte sind da nicht zu unterschätzen. Aktualität ist natürlich total super. Ich habe das gestern bei der Prism-Demo gesehen. Es gab einen Livestream. Man kann twittern, man kann auch von unterwegs die Facebook-Seite befüllen mit Bildern und berichtet wirklich von vor Ort. Und das ist natürlich auch ein Vorteil, den wir gegenüber klassischen Medien haben. Es muss keiner erst wieder zurück in den Schneideraum. Wir machen ein Foto, wir waren dabei, oder man macht ein kleines Video, lädt es hoch und sagt, hey, wir waren da. Also das keiner erwartet von uns. Also es sei denn, diese Videos sind jetzt irgendwie 10 Minuten lang, aber das geht natürlich dann auch wieder auf diesen Band und sonst was. Aber es erwartet auch keiner von uns bei kurzen Snippets, dass sie eine Hammerqualität haben. Manchmal ist es so ein bisschen wie das mit dem Hund und dem Revier markieren mit dem Baum. Einfach zeigen, guckt, wir waren da. Das ist auch ganz wichtig, wenn man zu irgendwelchen Veranstaltungen geht, zeigt, dass ihr da wart. Also es ist ganz toll, wenn man irgendwie sehr betroffen ist und zu irgendwas hingeht und sagt, nein, ich nehme jetzt nicht meine Piratenfahne mit, ich ziehe nicht orange Zahne überhaupt. Und dann steht man da und stellt fest, oh, aber alle anderen haben das Problem nicht. Und im Endeffekt wird man dann, wenn ich dann, ist es mir schon ein paar Mal passiert, werde ich dann von Freunden gefragt, die keine Piraten sind, sag mal, da waren noch keine Piraten da. Sowieso, natürlich waren da Piraten. Wir haben keinen von euch gesehen. Und der nächste, oh. So, also vielleicht ab und an doch die T-Shirts tragen. Und wenn ihr nicht wisst, ob das mit der Fahne angemessen oder ist oder nicht, holt euch so eine Teleskopstange, die kann man in den Rucksack packen, die Fahne auch. Und zur Not hat man halt das T-Shirt an. Events, genau. Wer eine Facebook-Seite betreibt, kann natürlich auch Veranstaltungen machen. Das heißt, man kann den Stammtisch als Veranstaltung machen. Wobei ich da empfehlen würde, ladet dazu niemanden ein. Also wenn ihr nur einmal im Monat einen Stammtisch macht, da könnt ihr natürlich über Facebook Leute einladen. Wenn ihr den, wie wir, jede Woche laufen habt, macht es bloß nicht. Weil, also nichts ist nerviger, als 3000 Einladungen am Tag zu bekommen zu irgendwelchen Sachen, wo man sich eh denkt. Also ich werd ganz häufig von irgendwem in Bayern zu irgendwelchen Piratenveranstaltungen eingeladen und denke so, ja, doch, ich fahre gerne nach Regensburg auf den Stammtisch, so von Bochum aus, dienstags. Also, ladet gezielt ein, ladet auch gezielt zu Demonstrationen ein. Das heißt, wenn ihr solche Veranstaltungen macht, überlegt euch, wer hat eine realistische Chance vorbeizukommen und allerdings, wer ist auch ein guter Multiplikator? Also, wen kann ich einladen, dass er weitere Leute einlädt? Und denkt immer dran, überstrapaziert euren Freundeskreis nicht. Ladet nicht immer alle eure Freunde zu allen Sachen ein. Denen geht das ganz, ganz schnell auf den Sack. Und das wollen wir nicht. Wir wollen ja so, so informieren, dass die Leute sich darüber freuen und weiterhin am Ball bleiben. Ja, bei Events auch noch schön sind Beispielfotos. Also in Italien ist das irgendwie dann mal umgetwitzt worden. Am letzten Stammtisch habe ich irgendwie gesagt, ich bräuchte noch ein paar Bilder von Piraten, die Spaß im Freien haben. Gut, das war etwas, vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt. Also, ich meinte also Piraten im Park oder am Würstchengrill draußen, die gute Laune haben. Nichts weiter. Also Beispielbilder sind toll. Wenn ihr irgendwie zu einer Demo einladet und ihr habt schon ein Bild von einer anderen Demo, nehmt das. Achtet vielleicht darauf, dass man dann irgendwie nicht unbedingt die falschen Schilder sehen kann. Ja, also wenn ihr zu sowas wie Prism einladet, dass ihr dann nicht Tierschutz ist wichtig unbedingt auf den Plakaten habt. Ansonsten, da kann man zur Not, dann empfiehlt es sich vielleicht doch ein bisschen zu photoshopieren oder zumindest die Bereiche so ein bisschen zu verwischen, dass man die Sachen nicht mehr lesen kann. Also man muss ja nicht direkt sozusagen da den Trotzki rausretuschieren, aber man kann zumindest solche Bilder dann wiederverwenden. Posten kürzeln versehen. Ja, wenn man zum Thema Administration, also zu diesem langweiligen Zeug, Selbst wenn es nur, also vielmehr häufig hat man bei Facebook-Seiten das Problem, man weiß überhaupt nicht, wer sind da die Admins, wer schreibt was. Es ist immer gut, wenn man das kenntlich macht. Zum einen, weil Facebook nicht mit, also die loggen zwar mit und vielleicht kann nicht nur der NSA und die ganzen anderen Buchstaben, Kürzel, Geheimdienstsachen können das vielleicht alle lesen, aber wir können nicht immer nachfragen beim BND, wenn wir irgendwie eine Streitigkeit haben, wer hat das denn gepostet? Wäre aber mal eine Idee. Wäre eine super Idee, aber ich meine, das ist eine Behörde, ne? Das dauert ewig, bis du da irgendwas zurückkriegst. Ja, aber dann hat sich das schon wieder überlebt mit dem Streit. Dieses, wer hat das gepostet? Also von daher packt eure Kürzel dazu, sobald ihr das mit mehr als zwei Leuten betreut. Dann ist nämlich nachvollziehbar, wer was gepostet hat. Manchmal vergesse ich das auch, aber es empfiehlt sich Kürzel, kann man natürlich, da kann man irgendwie seinen kurzen Namen reinpacken. Bei der AG Bauen und Verkehr haben wir das nur mit Initialen. Das ist dann sozusagen ein bisschen professioneller, ein bisschen nüchterner. Auf Kreis- und auf NRW-Ebene haben wir es meistens mit Namens, also mit dem Namen. Genau. Hatte ich eben schon angesprochen, Hausrechtsbedenken. Das heißt, ihr bestimmt die Party. Das heißt, ihr sollt nicht unbedingt unleidige Sachen sofort löschen. Oft ist es einfacher, es stehen zu lassen. Allerdings, wenn wir grob beschimpft werden, muss man sich überlegen, ob man nicht den einen oder anderen Nutzer sperrt. Also nicht, wenn die das einmal machen, aber wenn man sieht, die machen das wiederholt, die machen das, die tragen das auch noch in weitere Kreise, dann müsst ihr euch überlegen, müssen wir das, schädigen die uns? Denn wenn die ersten Kommentare von anderen Nutzern kommen, die sagen, also so seid ihr ja unwählbar, weil ihr zerfleischt euch ja nur selber, dann müsst ihr überlegen, müssen wir sowas stehen lassen? Müssen wir uns von anderen Leuten schimpfen lassen? Das muss man abwägen. Wie gesagt, auch vor allen Dingen muss man abwägen, wie häufig machen die Leute das? Machen die gerade ihren eigenen Kreuzzug? Das heißt, sind das Wiederholungstäter? Oder machen die das nur einmal, weil ihnen gerade irgendwas quersetzt? Weil sie gerade gelesen haben, oh, die Piraten-BGE wieder drin und dann sagen, nö, dann geht ja keiner mehr arbeiten. Also was, ne, das wettert man ab. Aber wenn er jeden Tag fünfmal, ihr seid doch alles nur irgendwie Penner, die alle nur zu Hause bleiben wollen und Vollpfosten, da muss man sich überlegen, ob man einfach mal sagt, so, nö, so jemanden nicht. Denn dem würden wir auch beim Stammtisch sagen, was willst du hier? Geh. Wenn wir dir nicht passen, geh. Also nur weil wir die Mitmachpartei sind, müssen wir nicht jeden Vollpfosten reden lassen. Denn letzten Endes sind unsere Facebook-Seiten und die anderen, auch Google Plus, das sind Aushängeschilder. Das sind Sachen, wie wir uns präsentieren, wir suchen uns aus, wie wir uns nach außen hin zeigen. Und wir haben da, ja, das ist unsere Party. Und wer sich daneben benimmt, den müssen wir nicht da lassen. Das können wir uns aussuchen. Ich hatte gestern so einen Fall, deswegen sitzt mir das gerade ein bisschen quer. Ja, das ist eigentlich schon das Ende. Jetzt kommen wir zu dem bunten Teil mit den Fragen. Zu deinem letzten Teil, oder?